Wisst ihr eigentlich, dass der kleine Kobold-Pumuckl euch etwas abgeguckt hat? Etwas, das ihr alle gern tut, wenn auch eure Mütter nicht gerade begeistert davon sind. In Regenpfützen steigen. Dieser Spaß hat nur leider einen Haken. Man kann nasse Füße davon bekommen und das hinwiederum kann recht unbekömmlich sein. Das weiß jeder, der schon einmal einen Schnupfen gehabt hat. Aber der Kobold weiß nicht einmal, was ein Schnupfen ist. Und so ist dann diese Geschichte geschehen. Es war also an einem regnerischen Herbsttag. Der Meister Eder arbeitete in seiner Werkstatt und war etwas missmutig, weil es überhaupt nicht richtig Tag werden wollte. Ganz im Gegensatz zum Pumuckl, der gerne den Regentropfen zuguckt, wenn sie an Fensterscheiben herunterrinnen oder von den Bäumen tropfen. Und wie immer, wenn dem Kobold etwas gefällt, fing er zu dichten an. Überall Wasser, überall nasser, schrecklich viel Spasser, Spesser. Überall Nässe, schrecklich viel Spesse. Also besonders spaßig finde ich so ein Wetter nicht. Aber das Gedicht, vielleicht solltest du mal richtig in eine Pfütze steigen und unter drin herum. Nein, danke. Aber viele Menschen steigen nämlich in Pfützen, allerdings mehr die kleineren Menschen. Ja, Kinder vielleicht. Nein, also nicht nur Kinder. Ich möchte mich auch mal in eine Pfütze steigen. Ach, woher? Schließlich bin ich ein Nachfahre von den Klabautermännern. Ja, die immer auf dem Meer gelebt haben. Ja, und darum liebe ich Pfützen, glaube ich. Aber Pumuckl. Wenn man Pfützen liebt, muss man hineinsteigen. Altes Koboldsgesetz. Mhm. Und dann wirst du pitsch nass und schon kriegst du einen Schnupfen. Regenpfützengesetz. Hast du schon mal etwas Unsichtbares gesehen, das nass wird? Nein, aber... Ja, dann kriege ich auch keinen Schnupfen. Was ist das eigentlich, ein Schnupfen? Was Scheußliches. Man muss niesen und die Nase fängt zu laufen an. Nein. Die Nase kann ja gar nicht laufen. Doch. Die ist doch festgewachsen. Schau mal, wie fest die hingewachsen ist. Schon, aber das nützt doch gar nichts. Die läuft trotzdem. Nein, das ist nicht wahr. Ich hätte doch sonst schon irgendwo eine Nase spazieren laufen sehen müssen. Es gehen ja schließlich sehr viele Kinder in das Wasser hinein. Also ich rate dir gut, wenn ich sage, steig nicht rein. Spazieren. Mag ja sein, dass es dir nichts macht, wenn du unsichtbar bist. Aber es könnte ja sein, dass ich gerade hinschaue, wenn du reinsteigst. Und dann bist du sichtbar. Und dann kann dir alles passieren, was einem Menschen auch passiert. Auch ein Schnupfen. Ja. Oh, und gerade da draußen vor deinem Fenster, da sind die schönsten Wasserpfützen, die es überhaupt gibt. Ja, leider. Und da liegt auch Holz herum. Da kann man sich drauf rumschwimmen lassen. Also doch, und so kleine Steine, die kann ich hineinwerfen. So plutsch, plutsch, plutsch, plutsch. Ja. Und sowas. Alles. Und da darfst du eben dann nicht hinschauen. Kann mir doch nicht die Augen verbinden. Warum nicht? Aber wenn es schon unbedingt sein muss, Pumuckl. Ja. Dann such dir von mir aus eine Pfütze in einem anderen Hof. Appetitlich ist sowas nicht. Pfützen sind immer voller Schmutz. Nein, sonst hießen sie ja Schmutzen. Nein, sie sind immer voller Wasser. Und Wasser macht immer alles sauber, sogar den Hals manchmal. Also, wenn man dein Glück davon abhängt, dann steig rein. Aber unsichtbar, bitte. Ja, ganz unsichtbar. Und du wirst sehen, meine Nase, die bleibt, wo sie ist. Ui, das wird ein Spaß. Also, auf Wiedersehen, Wiedersehen. Hui, hui. Der Pumuckl ist also losgesaust. Und weil er ganz sicher sein wollte, dass der Meister Eder ihn nicht sehen konnte, lief er nicht nur in den nächsten Hof, sondern in den überübernächsten. Dort war eine wunderschöne große Pfütze. Der Kobold sprang und planschte darin herum und warf Steine hinein. Wenn ein Mensch einen Blick auf die Pfütze geworfen hätte, dann wäre er sehr verwundert gewesen, was sich da alles auf geheimnisvolle Weise bewegte. Aber es warf niemand einen Blick darauf. So wäre alles gut gegangen, wenn nicht Meister Eder einen reparierten Stuhl hätte liefern müssen und wenn dieser Stuhl nicht ausgerechnet in jenes Haus gehört hätte, dessen Eingang im Hof neben Pumuckls Pfütze lag. Während der Schreinermeister es auf dem Weg dorthin sorgsam vermieden hatte, in irgendwelche Häuserwinkel oder Höfe zu schauen, in denen Wasserlachen stehen konnten, ging er in diesen Hof, ohne an den Pumuckl zu denken. Und jetzt nützte auch das Wegschauen nichts mehr. Der Pumuckl wurde sichtbar und damit pitschnass, denn er stand gerade mitten in der Pfütze. Pumuckl, da bist du ja. Das ist ja ganz nass, das Wasser. Und kalt. Und ja? Von oben bis unten nass und kalt. Dummes Wasser, dummes Wasser. Ja, wie kann ich denn ahnen, dass du ausgerechnet da bist? Du lieber Himmel, wie siehst du jetzt aus? Von oben bis unten tropfnass. Ja, und tropfkalt. Aber lustig. Lustig ist es schon. Kalt, aber lustig. Überall nass, überall tropfen. Schau mal, wie das platscht. Aber hör doch auf. Ist das lustig, ha? Jetzt hör auf. Sichtbar ist es ja noch viel lustiger als unsichtbar. Platsch, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch. Jetzt setzt er sich gleich ganz rein. Bei der Kälte. Du bist wohl verrückt. Ich bring dich ja nie mehr sauber. Kalt, auf der lustig. Stelle gehst du jetzt heim und ziehst alles aus und setzt dich ganz nah an den Ofen. Am besten, du legst dich gleich ins Bett, bis ich wiederkomme. Nein, wo es doch jetzt gerade so schön ist. Wenn ich dir sage, dass du jetzt auf der Stelle nach Hause gehst und sofort. Nein. Oje. Ich will nach Hause. Ausgerechnet, jetzt kommt die Frau Berger. Du gehst jetzt heim, auch wenn du jetzt unsichtbar bist, verstanden? Nein. Weiter kam der Meister Eder nicht, denn Frau Berger war die Frau, die er den Stuhl bringen wollte. Und sie begrüßte Herrn Eder freudig, denn sie war froh, das Möbelstück endlich zu bekommen. Der Schreinermeister warf noch einen Blick auf die Regenpfütze, was Frau Berger nicht weiter beachtete. Der Pumuckl aber ging nicht gleich nach Hause, obwohl es ihn tüchtig fror. Und als er sich dann doch endlich dazu bequemte, fiel es ihm zu Hause nicht ein, sich auszuziehen. Er griff sich nur an die Nase und stellte beruhigt fest, dass sie offenbar keine Anstalten traf, davonzulaufen. Und so ist es gekommen, wie es kommen musste. Am nächsten Tag hatte er Halsweh und musste ständig niesen, und Fieber hatte er natürlich auch. So ist recht. Oh mein Kopf. Oh, aha, mein da Kopf. Haben wir schon. Hab ich's nicht gesagt. Oh, mein Kopf ist wie ein Kasten so groß und mein Hals ist ganz eng und kratzt und. Oh. Ah, das geht mir gerade noch ab, dass du krank wirst. Zeig mal deine Zunge her. Nein. Meine Zunge, das ist das Einzige in meinem Kopf, das mir nicht wehtut. Du musst da und unter den Haaren musst du nachschauen. Zeig mal deine Zunge her, sag ich. Wenn die doch nicht wehtut, ist Zunge. Aber belegt ist. Belegt? Ja. Meine arme Zunge, wer hat da was draufgelegt? Ich spüre nichts, aber du musst hier unbedingt mehr einheizen. Ja, freilich. Mich friert's nämlich. Das ist Fieber. Aber da herinnen ist es doch warm genug. Nein, hier drinnen ist es kalt zu viel. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Los ins Bett. Aber was soll ich denn im Bett? Es ist mir langweilig im Bett. Ich will nicht ins Bett. Eigentlich sollte man ja jetzt das Fieber messen. Was? Aber das Fieberthermometer ist ja fast so groß wie der ganze kleine Kerl. Was? Deine Augen glänzen richtig. Ach, fiebrig. Fiebrig. Augen fiebrig, Nase hiebrig. Ja, was mache ich denn? Was soll ich denn da tun? Halt! Ich habe ja Tabletten gegen Grippe da. Gib acht! Du musst jetzt eine Tablette essen und dann gleich ins Bett. Ich kann doch nicht ein ganzes Tablett essen. Ein Tablett ist aus Holz und ist ja viel zu groß. Unsinn. Da schau her, da ist sie. Das ist was Gutes. Nein. Also willst du jetzt folgen zum Kuckuck? Da gleich schlucken und das Wasser nachtrinken. Also da nimm, komm. Ja schon, aber. So. Na geht's? Scheußlich. Du sollst doch nicht beißen. Scheußlich. Jetzt hat es wieder rausgespuckt. Du wirst schrecklich krank, wenn du das nicht isst. Und noch schrecklicher. Wart, pass auf. Wir lesen es jetzt im Wasser auf, dann geht's besser. Du kriegst hinterdrein ein Stückel Schokolade, wenn du das schön schluckst. Ich hab aber gar keinen Appetit auf Schokolade. Dann nimm's nur. Ich will überhaupt nie mehr wieder etwas essen. Und ich will auch das Zeug nicht trinken. Das ist mir innerlich ganz so dumm. Oje, ist es mir da hier drin. Da kann ja eine Lungenentzündung und alles Mögliche rauskommen. Und nicht mal einen Arzt kann man holen, weil der dich ja nicht sehen kann. Und was man nicht sieht, das kann man ja auch nicht behandeln. Was mache ich denn nur, wenn das was Schlimmes wird? Ja, das ist schon etwas Schlimmes. Ah, dann geh jetzt sofort ins Bett, das ist das Wichtigste. Ich will aber nicht ins Bett. Ob willst du oder nicht, du gehst. Sonst wird ja alles so schlimm, dass das... Schau, wie deine Nase schon läuft. Nein, das darf sie nicht. Nein, ich geh lieber wieder ins Bett. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Ja, ja. Ich gehe schon ins Bett. Ja, so ist es recht. Das ist ja ein richtiger Schüttelfrost, was du hast. Ja, wenn man dich messen könnte, hättest du bestimmt 40 Grad Fieber. Viel mehr, mindestens 34 Grad. Was machen wir jetzt mit den Tabletten? Also machst du es gar nicht schlucken? Hm? Nein. Ich weiß ja auch nicht recht, was für ein Quantum. Aber vielleicht ist ganz gut, dass du es ausgespuckt hast. Das war eine gute Idee von mir. Halt, jetzt habe ich eine Idee. Du hast auch eine Idee? Ja, wenn dich der Arzt schon nicht sehen kann, dann braucht er dich auch nicht sehen. Das geht doch genauso gut telefonisch. Wenn ich anrufe, kann ich ja alles schildern. Ja, das mache ich. Der Dr. Schredelbach ist doch ein alter Kunde von mir. Den rufe ich an. Ja, ach, Schredelbach, ach. Und sei ruhig. Schredel. Sei doch ruhig. Du machst mir richtig Angst. Warte, ich hab die Nummer schon. Also, 3, 7, 9. Ach, Schredel. Herr Dr. Schredelbach? Ja, hier ist Eder. Grüß Gott, Herr Doktor. Ja, Herr Eder. Na, was gibt's? Herr Doktor, ich hätte bloß eine Frage. Was tut man denn, wenn man ganz hohes Fieber hat und Schüttelfrost und keinen Appetit? Tja, Herr Eder, es gehen viele sehr ernsthafte Krankheiten so an. Ja, das ist ja auch meine Sorge. Also ich glaube zwar, dass es bloß eine Erkältung ist, aber wenn eine Lungenentzündung dabei rauskommt, dann... Also vor allem sofort ins Bett. Liegen Sie schon? Ich? Nein. Aber das ist doch das Wichtigste. Ja, das sage ich ja auch. Ja, dann komme ich gleich nach meiner Sprechstunde mal vorbei. Nein, das braucht's nicht. Das ist wirklich nicht nötig. Aber ich muss Sie mir doch anschauen. Nein, wissen Sie, da sehen Sie nämlich überhaupt nichts. Oh, doch, Herr Eder. Wie viel haben Sie denn Temperatur? Das weiß ich nicht. Ja, dann sofort Fieber messen. Aber wenn das doch nicht geht. Warum denn nicht? Haben Sie gern Fieberthermometer? Doch, aber das ist ja viel zu groß. Zu groß? Das gibt's doch nicht. Doch, glauben Sie es mir, das gibt's. Es gibt mehr Sachen, die es eigentlich nicht gibt. Wie soll ich doch gleich sagen? Sie werden bloß lachen, wenn ich Ihnen das sage. Herr Eder, ich glaube, Sie fantasieren schon. Fantasieren? Ja, geben Sie Acht. Bis ich komme, machen Sie einen kühlen Wadenwickel. Das zieht die Hitze aus dem Kopf und erleichtert. Wadenwickel? Ja, das ist eine Idee. Nicht wahr? Das kann überhaupt nicht schaden. Ah. Das kann man sogar ganz, ganz kleinen Leuten geben. Ja, sogar Säuglingen. Ja, er ist zwar noch kleiner, aber das ist ja wurscht. Moment, ich verstehe nicht. Wer ist noch kleiner als ein Säugling? Der Pump... Ja, ganz klein bin ich. Ich komme sofort, Herr. Gleich drüben. Nein, nicht. Das hat doch keinen Sinn, das. Jetzt hat er schon eingehängt. Was mache ich denn jetzt bloß, wenn er kommt? Ist ja egal. Pumuckl. Ja? Wadenwickel werden gemacht. Pass auf, da habe ich ein sauberes Taschentuch. Das schneide ich so klein zusammen, dass man es um deine Waden wickeln kann. So. Und jetzt feucht machen und jetzt daher, Pumuckl. Nein. Au, lass mich. Ich will keinen Wadenwickel. Ich bin so gesund. Lass mich aus. Nein, ich lass nicht aus. Und wenn ich dich festbinden muss, also rein mit dir ins Bett. Das ist das Wichtigste, hat der Doktor gesagt. Oh, ganz heiß bist du wie eine glühende Kohle. So, jetzt her mit dem einen Fuß. Ich strampel, ich beiß, ich kratze. Also, willst du dich jetzt gleich stillhalten? Zum Donnerwetter, ich bring doch den Wickel sonst nicht rum. Es ist kalt, es ist scheußlich. Es ist so kalt wie eine Lasserwache. Wasserlache. Himmel, was mache ich denn bloß? Ich hab doch nicht drei Hände. Eine zum Festhalten und zwei zum Wickeln. Ich will nicht. Da gibt's nur eines. Jetzt bind ich dich in das Bett. Nein, jawohl. Nein. Da hinein mit dir und die Decke drüber und deine Schnur um das Ganze rum wie in ein Paket. Nur der Kopf schaut noch raus. So. Ich kann mich ja nicht mehr rühren. Ja, oh doch, aber raus kannst du nicht mehr, weil ich gleich 20 Mal die Schnur rumwickel, kreuz und quer. So, jetzt wollen wir doch sehen, ob du im Bett bleibst oder nicht. Und die Wadenwickel machen wir dann, wenn dir richtig warm geworden ist. So, Herr Eder, da bin ich. Was, Sie sind nicht im Bett, aber sofort, was machen Sie denn da? Ich wickel bloß was ein. Das ist ja ein reizendes Puppenbettchen. Aber warum wickeln Sie nur da 20 Mal die Schnur rum? Weil er sonst nicht drin bleibt. Wer? Na ja, wenn Sie es schon wissen wollen, der Patient. Der Patient? Na, ich sehe keinen Patienten da drin. Ja, das glaube ich schon, dass Sie nicht sehen. Das habe ich Ihnen doch gleich gesagt. Den sehe bloß ich. Herr Eder, Sie müssen ins Bett. Kommen Sie. Nein, mir fehlt doch gar nichts. Dem fehlt doch was. Ja, ich verstehe schon. Das Bettchen nehmen wir mit und dann gehen wir schön zusammen in Ihr Schlafzimmer. Hm? Ja, schon, aber glauben Sie mir doch... Ja, ich glaube Ihnen ja alles. Ja, und... Manchmal hat man so Vorstellungen, nicht wahr? Ja. Kommen Sie, ich habe das Bettchen schon. Kommen Sie nur mit. Hm? Nicht, Sie machen ja die Schnur locker. Da kommt uns doch wieder aus. Ach, hey. Darf ich nicht wenigstens unter die kleine Decke schauen? Nein. Oh, jetzt ist er bestimmt rausgehüpft. Ja, also rausgehüpft ist er. Nun kommen Sie mal jetzt in der Schlafzimmer. Ach, nein. So, und nun wollen wir Sie mal erst ins Bett legen. Ja. Ich habe Ihnen ja gesagt, Herr Doktor, mir fehlt nichts. So, nun bin ich aber froh, dass ich Sie jetzt ins Bett gebracht habe. Ja. Aber Herr Doktor, mir fehlt doch nichts. Ja, es handelt sich bei Ihnen auch gar nicht um eine fiebrige Sache. Ihre Temperatur ist ganz normal. Das Sie sind ich. Nur ein bisschen, was? Naja, wie soll ich sagen, in einem Erregungszustand. Aber was? Das kriegen wir gleich wieder hin. Ich gebe Ihnen eine kleine Beruhigungsspritze. Nein. Ja, doch. Sie werden daraufhin ein wenig schlafen. Ja, zum Schlafen habe ich doch überhaupt gar keine Zeit. Nur ruhig bleiben. Schauen Sie. Das kleine Puppenbett, das steht ja da. Hm? Ach, das nützt doch nichts mehr. Der ist doch längst draußen und holt sich den Tod. Nein. Glauben Sie das nicht. Ich weiß es aber. Ja, pssst. Geben Sie mir jetzt mal Ihren Arm. Nein. So. Seien Sie doch vernünftig. Sie wollen doch nicht, dass ich Sie festbinde, oder? Mich? Ja, festbinden. Sie. Wenn Sie mir Ihren Arm nicht geben. Von mir aus. Da haben Sie meinen Arm. So ist recht. Jetzt werden wir gleich schlafen. Ah, diese Spitze weg. Wunder. Oh. Glauben Sie mir, ich schaue dann wieder vorbei. Sie sind vernünftig, oder? Hm? Muss ich jemanden schicken? Ich bin vernünftig, Herr Doktor. Ist schon alles gut. Die Spritze wirkt offenbar erstaunlich schnell bei Ihnen. Also, bis später. Von mir aus, bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Und Kuckuck, jetzt werde ich von der Spritze schon so müde. Pumuckl. Da sitzt er ja am Boden, ganz käseweiß. Die Geschichte wäre ja so lustig, wenn mir nicht so schlecht wäre. Und ich täte dich ja so verhauen, wenn ich nicht so müde wäre. Mein Herz klopft so schnell, klopf. Ja, und das meine so langsam. Ich würde ja ins Bett gehen, sogar gern, aber ich komme nicht mehr auf das Nachtkästchen rauf zu meinem Bett. Oh, so schlecht. Du willst wirklich brav ins Bett? Ja, wenn du mir hilfst. Ja. Ich will alles tun, Tablette essen und Waden wickeln. So ist recht. Wenn mir nur wieder besser wird. Ah, das kommt davon. Ja, das kommt davon. Aber wart, das nasse Tügel habe ich noch da und die Tabletten auch. Ja. Komm. Ja. Ah, mir ist ganz schwindelig. Aber das bringen wir schon noch hin. Schön schlucken die Tablette, so. Also. So, und jetzt die Wickel. So scheußlich. So, und jetzt fest zudecken. Damit ich nicht friere. Ich steig nie mehr in eine Regenpfütze. Dann ist ja alles gut. Und jetzt schlafen wir. Alle zwei. Schlafen wir jetzt. Am nächsten Tag waren beide recht wackelig auf den Beinen. Der Meister Eder von der Beruhigungsspritze und der Pumuckl vom Fieber. Aber das Schlimmste war überwunden. Pumuckls Krankheit hatte sich in einen gewaltigen Schnupfen aufgelöst, der die Koboldsnase so rot werden ließ, dass sie beinahe auch dann noch leuchtete, wenn er unsichtbar war. Aber sie blieb fest angewachsen, was den Kobold außerordentlich tröstete. Als Dr. Schredelbach am nächsten Tag kam, war er sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Behandlung. Er hütete sich, nach dem kleinen Puppenbett zu fragen. Das war zartfühlend Und der Meister Eder hütete sich ebenfalls, ein Wort darüber zu verlieren. So ist alles gut geworden. Nur um Regenpfützen kann man den Meister Eder seitdem immer einen großen Bogen machen sehen. Es kann sein, dass er dabei vor sich hin lächelt. Es kann aber auch sein, dass da ganz leise jemand kichert. Jemand, den man zwar nicht sehen kann, der aber einen noch größeren Bogen um die Pfütze macht.